Startdeutsch 1. Hören Teil 3. Nachrichten am Telefon hören. Beispiel. Hallo Peter, Maria hier. Du willst doch heute das Auto in die Werkstatt bringen. Die Schlüssel sind übrigens in meiner Hose von gestern. Die liegt neben dem Bett. Bis heute Abend. Küsschen.